Das Nationale Soziologie-Studentenkomitee der Demokratischen Republik Kongo stellte am 8. März den Wortlaut des unvergänglichen Klassenwerkes von Genossen Kim Jong-il: Die Frauen sind eine mächtige Triebkraft in der Revolution und beim Aufbau ins Internet.